Wir sind jetzt im Neckartal am Maxalsee. Ein Paradies für Wanderer, Radfahrer, für sonnenhungrige Angler und Wassersportler. Die weiten Rasenflächen rund um den See sind auch bei den Rabenkrähen beliebt. Eine Krähe wackelt vorbei. In der Ferne sehe ich 10, 20, 30, sogar noch mehr. Sie wackeln da auf der Wiese herum. Und all diese Vögel, die ich dort sehe, sind Junggesellen, Rabenkrähen, die keinen Brutplatz abbekommen haben, weder an den Bäumen entlang des Neckars noch jenseits der Straße bei den Gartenanlagen. Sie müssen warten, bis irgendwo ein Brutplatz frei wird, und das kann Jahre dauern. Inzwischen treiben sie sich herum, suchen nach Nahrung, stibitzen auch mal ein Ei, und zwar nicht nur von fremden Vögeln, sondern eben auch bei Artgenossen, bei Rabenkrähen. Die Furcht, Rabenkrähen würden sich in den Himmel vermehren, würden überhand nehmen, ist sicher völlig unbegründet. Ich kenne eine einbeinige Rabenkrähe, die wohnt bei den Mineralbädern, und die sehe ich alle paar Tage. Und die ist mindestens 8 Jahre alt und hat bis heute nicht geschafft, ein eigenes Nest zu haben. An vielen Stellen rund um den Maxalsee säumen Bäume das Ufer. Die Zweige der Trauerweiden, die ja gar nicht so traurig sind, sondern fröhlich gelbgrün leuchten, hängen ins Wasser. Dann kommt ein Schilfbereich. An anderen Stellen reicht die Wiese bis ans Wasser heran. Auf der Wasserfläche Schwäne, Enten und andere Wasservögel. Michael Schmolz erwartet uns hier. Auch ihn kenne ich von der Naturschutzjugend. Inzwischen hat er Zoologie studiert, ist Volontär beim Staatlichen Museum für Naturkunde und Vorsitzender im Naturschutzbund Stuttgart. Wenige kennen sich mit Stuttgarts Vogelwelt so gut aus wie er. Wir gehen den Hügel hinab in Richtung Neckar. Auf einmal höre ich Geräusche. Ein Keckern. Also wir stehen jetzt hier auf der Halbinsel, auf der sogenannten Halbinsel im Maxalsee. Und vor uns liegt eine Vogelinsel mit Bäumen drauf. Und auf dieser Insel sind weit über 100 Nester. Und wie sind dich da rangehen? Schwer, weil da ist jetzt hier ein Zaun davor, der auch ein bisschen die Kolonien, auch den Schutzbereich vor allzu neugierigen Besuchern schützen soll. Deswegen können wir nur ein paar Schritte noch rangehen. Aber man hat auch von hier, auch mit dem Fernglas, einen sehr guten Blick auf die Kolonie. Und wenn wir gerade auch mal eine Führung machen vom NABU aus, dann haben wir in der Regel auch ein Spektiv dabei, also ein Teleskop, mit dem man dann die Sachen wunderbar nah beobachten kann, also wie in der ersten Reihe. Wir rechnen ungefähr mit 50 bis 60 Brutpaaren. Ja. Es sind halt auch viele Nester, die halt im Laufe der Jahre dann gebaut worden sind und nicht mehr besetzt sind. Aber die Reiher ernähren sich hier in der Umgebung, also auf den Feldern, ganz wenige auch am See, aber auch ein Teil fliegt dann durchaus auch bis in die Wilhelma und holt sich da mal ein Eintagsküken oder ein Fisch, gerade wenn die Seelöwen gefüttert werden, dann kriegen die auch mal was ab, die Reiher. Die Reiher sind ja sicher etwas, weshalb es schon lohnt, hierher zu kommen. Was finde ich hier noch? Da flogen vorhin so schwarze Vögel vorbei. Richtig, die schwarzen Vögel, das sind die Kormorane. Der Kormoran hat sich erstmalig 2004 hier am Maxalsee angesiedelt. Das war eine kleine Sensation. Es gibt nur ganz wenige Brutplätze bisher noch in Baden-Württemberg. Als Durchzügler ist der Kormoran durchaus hier verbreitet, aber eben als Brutvogel ist der Kormoran jetzt erst seit 2004 in Stuttgart ansässig, und 2005 waren es 2 Brutpaare, und wir sind jetzt mal gespannt, wie die Entwicklung in den nächsten Jahren weitergeht. Und was gibt es da noch in dieser Kolonie? Ich hatte da irgendwie munkeln hören, dass da noch irgendwie Reiher, also andere Reiher seien, die sich hier gelegentlich aufhalten. Richtig, das ist die absolute Sensation gewesen in 2005. Da hatten wir dann ein Paar, mindestens vielleicht sogar 2 oder 3 Paare des Nachtreihers. Ja. Das ist so ein kleiner, kompakter Reiher. Es ist, wie gesagt, eine absolute Sensation, dass hier in so einem Vorortsee, wo doch so viele tausend Menschen denn im Sommer und gerade an Feiertagen oder am Sonntag denn unterwegs sind mit ihrem Grillzeug. Und hier kann man noch solche tollen Beobachtungen machen. Es gibt noch manches in Stuttgart zu beobachten. Da brütet der seltene Wanderfalke, da übernachten Staren und Saatkrähen im Winter. Nicht nur für Mittelspechte und Feldhase gilt es, Grünräume und Freiräume zu erhalten, sondern vor allem für die Menschen, die sich dort in den Grüngebieten erholen. Und noch mehr für die Kinder. Wenn wir Kindern möglich machen, Natur zu erfahren, sie als Wert zu schätzen, dann werden sie sich auch nachhaltig für den Schutz der lebendigen Umwelt einsetzen. Doch leider, wie an so vielen Orten, auch die Natur in Stuttgart ist bedroht. Da werden Landschaftsschutzgebiete aufgehoben, sie müssen neuen Häusern weichen. Und es gibt zu wenig Personal, das die Besucher zu einem sorgsamen Umgang mit Natur anleitet. ihnen die Augen öffnet, ihnen vermittelt, dass Natur ein Wert ist. Sie laden wir ein, unseren Spaziergang nachzumachen. Vergessen Sie nicht, ein Fernglas mitzunehmen. Holen Sie sich auch ein Faltblatt im Rosenstein-Museum. Und wenn Sie noch mehr erfahren möchten, dann fragen Sie nach beim Naturkundemuseum in Stuttgart oder beim NABU Stuttgart. Oder schauen Sie auf die Internetseiten swr2.de/wissen.